7 Tage lang, was sollen wir trinken? So ein Durst. Was sollen wir trinken? 7 Tage lang, was sollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal ein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, 7 Tage lang. Ja, trinken zusammen, nicht allein. Dann müssen wir schaffen, 7 Tage lang. Dann müssen wir schaffen, komm, fass an. Dann müssen wir schaffen, 7 Tage lang. Dann müssen wir schaffen, komm, fass an. Und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen, 7 Tage lang. Ja, schaffen zusammen, nicht allein. Und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen, 7 Tage lang. Ja, schaffen zusammen, nicht allein. Keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Dann müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir streiten gemeinsam, keiner kämpft allein. Wir gehen zusammen, nicht allein. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir streiten gemeinsam, keiner kämpft allein. Wir gehen zusammen,